Aufgabe 5a. Wer kommt zur Party? 1. Hallo Carla, hallo Alex, hier ist Jessica. Danke für eure Einladung. Natürlich komme ich zur Wohnungsparty. Ich helfe euch auch gern vorher. Ruft mich einfach an. Bis Samstag. 2. Hi Alex, Sven hier. Das ist ja super mit eurer Wohnung und ich komme gern. Wann geht es nochmal los? Ich finde gerade die Einladung nicht mehr. Kommt Georg auch? Dann können wir zusammenfahren. Tschüss. 3. Na, ihr beiden Glückspilze? Endlich eine eigene Wohnung. Leider kann ich nicht zu eurer Party kommen. Ich muss arbeiten. Aber ich besuche euch bald. Die Wohnung will ich natürlich sehen. Also, Grüße von Georg. 4. Hallo Carla. Meine Liebe, hier ist Mama. Das ist aber lieb mit der Einladung. Ich komme gern, aber nur kurz. Ich will doch nicht lange stören. Kann ich euch noch was helfen? Ruf mich doch bald an. Tschüss.